Die Bewohner der TVJK unterstützen den Wiederaufbau der nördlichen Überschwemmungsgebiete im Bezirk Nordhamgyong. Die Vereinigten Zementwerke Sangwon und Suncheon und weitere Zementproduktionsbasen erfüllten ihre Zementproduktionspläne für den Wiederaufbau der Katastrophengebiete. Die Fabriken unter dem Komitee für Hauptstadtbau vollbringen bei der Produktion der Baustoffe für die nördliche Front neuere Taten. Die Bezirke Zagang und Yanggang und weitere Bezirke lieferten zahlreiche Bedarfsartikel, Baustoffe, die Baumaterialien, Möbel und Werkzeuge an die Bewohner und Erbauer der Katastrophengebiete. Die Stadt Kaesong schickte viele Schulartikel und Unterrichtsgeräte in die Überschwemmungsgebiete.